Dies sind die Familienoberhäupter. Sie zogen mit mir aus Babel herauf. Das war unter König Artaxerxes. Zweiter von Pinehas Nachkommen, Gersom. Von Itamars Nachkommen, Daniel. Von Davids Nachkommen, Hattusch. Dritter Hattusch war der Sohn von Schechania. Von Pareosch Nachkommen, Sachaja. Mit ihm waren 150 Männer. Vierter von Pahat Moabs Nachkommen, Eljehoenai, der Sohn von Serachja. Mit ihm waren 200 Männer. Fünfter von Sattus Nachkommen, Schechania, der Sohn von Jehasiel. Mit ihm waren 300 Männer. Sechster von Adins Nachkommen, Ebed, der Sohn von Jonathan. Mit ihm waren 50 Männer. Siebter von Elams Nachkommen, Jesaja, der Sohn von Atalja. Mit ihm waren 70 Männer. Achter von Shephatjas Nachkommen, Sebadia, der Sohn von Michael. Mit ihm waren 80 Männer. Neunter von Joabs Nachkommen, Obadja, der Sohn von Jehiel. Mit ihm waren 218 Männer. Zehnter von Banes Nachkommen, Shelomit, der Sohn von Josephia. Mit ihm waren 160 Männer. Elfter von Bebais Nachkommen, Sachaja, der Sohn von Bebai. Mit ihm waren 28 Männer. Zwölfter von Asgads Nachkommen, Johanan, der Sohn von Hakatans. Mit ihm waren 110 Männer. Dreizehnter von Adonikams Nachkommen, die Letzten. Ihre Namen waren Eliphelet, Jael und Shemaja. Mit ihnen waren 60 Männer. Vierzehnter von Bigweis Nachkommen, Utai und Sabut. Mit ihnen waren 70 Männer. Fünfzehnter, ich versammelte sie am Fluss Ahava. Wir blieben dort 3 Tage. Ich sah das Volk und die Priester an. Ich fand keine Leviten dort. 16. Dann schickte ich Elisa, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Sachaja und Meschulam. Sie waren alle Anführer. Ich schickte auch Jojarib und Elnathan, sie waren Lehrer. 17. Ich schickte sie zu Iddo, dem Anführer in Kasifia. Ich sagte ihnen, was sie Iddo, seinen Brüdern und den Tempeldienern sagen sollten. Sie sollten uns Diener für den Tempel unseres Gottes bringen. 18. Gott half uns. Sie brachten uns einen klugen Mann. Er war Serepja, von den Nachkommen Mahelis, Levis Sohn, Israels Sohn. Mit ihm waren seine Söhne und Brüder, zusammen 18 Männer. 19. Sie brachten auch Haschabja und Jesaja von den Nachkommen Meraris. Mit ihnen waren ihre Brüder und Söhne, zusammen 20 Männer. 20. Sie brachten auch 220 Tempeldiener. David und seine Anführer hatten sie für die Leviten gegeben. Alle ihre Namen sind bekannt. 21. Am Fluss Ahava rief ich ein Fasten aus. Wir wollten vor unserem Gott demütig sein. Wir baten ihn um eine gute Reise für uns, unsere Kinder und unser Eigentum. 22. Ich schämte mich, den König um Soldaten und Reiter zu bitten. Sie sollten uns auf dem Weg vor Feinden schützen. Wir hatten dem König gesagt, Gott hilft allen, die ihn suchen. Aber sein Zorn ist gegen alle, die ihn verlassen. 23. So fasteten wir und baten unseren Gott. Er hörte uns zu. 24. Danach wählte ich 12 Priesterführer. Ich wählte auch Serepja, Haschabja und 10 ihrer Brüder. 25. Ich wog ihnen das Silber, das Gold und die Gefäße ab. Das waren die Geschenke für den Tempel unseres Gottes. Der König, seine Berater, seine Anführer und alle Israeliten hatten sie gegeben. 26. Ich wog ihnen in ihre Hände 650 Talente Silber. Dazu 100 silberne Gefäße. Und 100 Talente Gold. 27. Dazu 20 goldene Becher im Wert von 1000 Drachmen. Und 2 Gefäße aus feinem, glänzendem Erz. Sie waren so wertvoll wie Gold. 28. Ich sagte zu ihnen, ihr seid heilig für den Herrn. Die Geräte sind heilig. Das Silber und Gold ist ein freiwilliges Geschenk für den Herrn, den Gott eurer Väter. 29. Bewahrt es gut auf. bringt es dann in Jerusalem zu den Priesterführern und Leviten. Bringt es zu den Familienoberhäuptern Israels. Legt es in die Kammern des Tempels des Herrn. 30. Die Priester und Leviten nahmen das Silber, Gold und die Gefäße. Sie brachten es nach Jerusalem zum Tempel unseres Gottes. 31. Wir brachen am 12. Tag des ersten Monats vom Fluss Ahava auf. Wir wollten nach Jerusalem gehen. Gott half uns. Er rettete uns vor Feinden und Räubern auf dem Weg. 32. Wir kamen in Jerusalem an. Wir blieben dort 3 Tage. 33. Am 4. Tag woben sie das Silber, Gold und die Geräte im Tempel unseres Gottes. Sie gaben es Priester Meremot, dem Sohn von Uria. Eliasa, der Sohn von Pinehas, war bei ihm. Die Leviten Josabad, der Sohn von Jeschua, und Noadia, der Sohn von Binui, waren auch dabei. 34. Sie wogen alles nach Zahl und Gewicht. Das gesamte Gewicht wurde damals aufgeschrieben. 35. Die Leute, die aus der Gefangenschaft kamen, brachten Brandopfer für den Gott Israels. Sie opferten 12 Stiere für ganz Israel. Sie opferten 96 Widder und 77 Lämmer. Sie opferten 12 Böcke als Sündopfer. Das waren alles Brandopfer für den Herrn. 36. Sie gaben die Befehle des Königs an die königlichen Beamten. Sie gaben sie auch an die Statthalter jenseits des Flusses. Diese Beamten halfen dem Volk und dem Tempel Gottes.